Ein deutsches Märchen. Der Trommler. Vor langer, langer Zeit wanderte ein Trommler an einen weit entfernten See entlang, um die sternklare Nacht zu genießen. Als er am Ufer des Sees ankam, fand er ein paar so feine Wäschestücke, wie er sie noch nie gesehen hatte. Als er niemanden sah, nahm er ein Stück Leinen und steckte es in seine Tasche. Es würde ein feines, weiches Kissen ergeben. In dieser Nacht, als er in seiner Hütte schlief, hörte er ein Klopfen. Wer kann das zu dieser Stunde sein? Wer bist du und wann bringt dich zu dieser Stunde hierher? Ich bin eine Prinzessin und bin im Bann einer Hexe. Die Hexe hat mich oben auf dem Glasberg gefangen. Ich war hergekommen, um ein Bad im See zu nehmen, aber ohne das Stück Leinen, das du mitgenommen hast, kann ich nicht zurückfliegen. Oh, es tut mir so leid. Ich nahm es nur mit, weil ich niemanden in der Nähe sah. Kannst du es mir bitte zurückgeben? Sicher. Aber du scheinst sehr verzweifelt zu sein. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu retten? Um mich zu retten, musst du auf den Glasberg kommen. Sobald du dort ankommst, wird der größte Teil der Verzauberung unterbrochen. Dana, kann ich mich retten? Aber es ist unmöglich für dich, den Glasberg zu erreichen. Aha. Unmöglich ist nur für diejenigen, die es nicht versuchen. Sag mir, wo der Glasberg ist, Prinzessin. Der Glasberg ist 1000 Meilen hinter dem dunklen Wald, der voller mächtigen Riesen ist. Ich muss jetzt gehen. Ich kann dir nicht mehr erzählen. Der Trommler war ein mutiger Kerl, der nichts fürchtete. Also machte er sich auf den Weg in den dunklen Wald. Als er dort ankam, schlug er so laut auf seine Trommel, dass der gesamte Wald vor Lärm zu beben schien. Die Riesen hörten das Geräusch. Wer wagt es, die Ruhe meines Waldes zu unterbrechen? Das bin ich, der Trommler. Komm auf eigenes Risiko raus und zeig dich. Du mickriger kleiner Kerl, fürchtest du uns nicht? Ich hätte vor dir Angst, wenn ich allein wäre. Aber mit dieser Trommel habe ich all meine Leute gerufen und ihnen gesagt, dass ich dich gefunden habe. Und was können kleine Menschen wie du uns Riesen antun? Wir können 1000 von euch unter unseren Füßen zerquetschen. Unterschätze uns nicht. Wir Menschen sind Denker. Wir werden uns hinter den Bäumen im Wald verstecken. Und so werdet ihr bei eurem Versuch, uns zu vernichten, euren eigenen Wald zerstören. Wenn du dann müde bist und keinen Wald hast, werden wir dich mit Feuer angreifen. Glaubst du wirklich, dass Menschen uns das antun können? Nun, wenn sie es nicht könnten, würden sie diesen einen Kerl nicht alleine schicken, um uns zu finden, richtig? Also, was machen wir jetzt? Es gibt nur eins zu tun. Ich kann mein Volk bitten, umzukehren und euch in Ruhe zu lassen. Aber ihr müsst eine Sache für mich tun. Wir werden alles tun, was du sagst. Erspar uns einfach das Feuer. Sehr gut dann. Ihr müsst mich auf die Spitze des Glasbergs bringen. Okay. Wir können dich sofort dorthin bringen. Was? Sag deinen Leuten, sie sollen nicht kommen. Das. Sicher. Also fing der Trommler wieder an, seine Trommel zu schlagen und die Riesen dachten, er würde seine Leute auffordern, umzukehren. Der Riese legte den Trommler in seine Handfläche und reichte ihn von der Handfläche eines Riesen zur anderen Handfläche des anderen Riesen. Jede Hand eines jeden Riesen reichte bis zu einer Meile. Bald war der Trommler oben auf dem Glasberg. Vielen Dank, Riesen. Bitte, bitte einfach deine Leute uns zu schonen. Darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wir werden euch nie wieder stören. Die Riesen waren erleichtert und gingen. Als er oben ankam, sah er niemanden. Es gab eine winzige Hütte. Er klopfte an die Tür und beim dritten Klopfen öffnete eine Hexe die Tür. Wie bist du auf diesen Berg gekommen? Es ist für niemanden möglich, hierher zu kommen. Unmöglich ist nur für jemanden, der es nicht versucht. Bekommt ein Reisender hier etwas zu essen und Unterkunft? Ja, das wirst du. Aber dafür musst du 2 Tage für mich arbeiten. Ich werde tun, was immer du von mir verlangst. Dann geh zu dem Teich, den du siehst, und leere das ganze Wasser aus diesem Teich mit diesem hier. Du musst das tun, bevor der erste Stern nachts herauskommt. Es sei denn, du denkst, es ist unmöglich. Unmöglich ist nur für diejenigen, die es nicht versuchen. Es muss einen seltsamen, magischen Grund für diese seltsame Aufgabe geben. Sonst hätte die Hexe mich vielleicht getötet. Vielleicht gibt es einen Weg, um den Teich damit zu leeren. Also ging der Trommler mit dem Fingerhut zum Teich und fing an, das Wasser zu entfernen. Aber er konnte nur ein paar Tropfen auf einmal entfernen und es gab keinen Weg, dass er den Teich rechtzeitig leeren konnte. Gegen Mittag war er ziemlich müde. In diesem Moment kam die Prinzessin mit einem Essenskorb aus dem Haus. Sie sprach mit ihm, während er aß. Mach dir keine Sorgen, ich werde den Teich mit Magie leeren. Du legst dich einfach hier hin und schläfst. Die Prinzessin drehte den Ring an ihrem Finger und sofort trocknete der Teich aus. Als die Hexe nachts kam, um den Teich zu inspizieren, war sie verwirrt. Wie hast du das gemacht? Das ist unmöglich. Unmöglich ist nur für diejenigen, die es nicht versuchen. Sehr gut. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Morgen musst du mir 1000 Sträuße mit jeweils 100 Blumen aus diesem Wald machen, bevor der erste Stern nachts herauskommt. Der Trommler ging in den Wald und sah und suchte, aber er fand keine einzige Blume. Gegen Mittag war er ziemlich müde. Wieder kam die Prinzessin mit einem Essenskorb zu ihm. Sie sprach mit ihm, während er aß. Mach dir keine Sorgen, ich werde die Sträuße mit Magie machen. Du legst dich einfach hier hin und schläfst. Die Prinzessin drehte den Ring an ihrem Finger und sofort erschienen 1000 Sträuße mit jeweils 100 Blumen. Als die Hexe nachts kam, um sie zu inspizieren, war sie erstaunt. Wie hast du das gemacht? Das ist unmöglich. Unmöglich ist nur für diejenigen, die es nicht versuchen. Sobald die Hexe das hörte, löste sie sich auf und verschwand. Ich bin frei. Du hast mich befreit, Trommler. Wie habe ich das gemacht? Der Zauber, den die Hexe auf mich gelegt hatte, konnte nur gebrochen werden, wenn jemand versuchte, mich zu retten und 3 unmögliche Aufgaben erledigte. Die erste Aufgabe war, dass du herkommst. Als du den Gipfel erreicht hattest, von dem die Hexe dachte, dass es niemals passieren würde, verlor sie den größten Teil ihrer Macht über mich. Und dann, als du bereit warst, die anderen unmöglichen Aufgaben zu erledigen, konnte sie mich nicht davon abhalten, die Magie meines Ringes zu nutzen. Prinzessin, ich weiß, ich bin nur ein Trommler, aber denkst du, du könntest mich, mögen? Du bist der tapfere Mann, der sein Leben riskiert hat, um einen Fremden zu retten. Nein, ich mag dich nicht, mein Trommler. Ich respektiere dich und ja, ich liebe dich auch. Wirst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Ja, aber dafür müssen wir diesen Ort verlassen. Geh in die Hütte und hol dir die Schätze der Hexe. Also ging der Trommler in die Hütte und sah, dass sie voller Gold und Edelsteine und Juwelen aller Art war. Er hatte Säcke voll davon. Die Prinzessin nahm 2 Dinge auf. Einen wunderschönen Smaragdring und eine Halskette aus Rubinen und Gold. Dann war es Zeit zu gehen. Die Prinzessin drehte ihren Ring und sofort erreichten sie und der Trommler die Tore ihres Palastes. Doch bevor sie eintreten konnten, hielt der Trommler sie auf. Ich möchte meine Eltern besuchen und ihnen sagen, dass ich zurück bin und es mir gut geht. Ja, sicher. Aber du musst mir versprechen, sie nicht zu küssen. In dem Moment, in dem du das tust, wirst du dich nicht mehr an mich erinnern. Wie kann ich dich vergessen, mein Schatz? Ich werde in kürzester Zeit zurück sein. Also ging der Trommler zu seinen Eltern und es herrschte eine solche Freude und Zuneigung, dass er sein Versprechen an die Prinzessin vergaß und seine beiden Eltern küsste. Er verlor alle Erinnerungen an die Prinzessin. Mit den Schätzen, die er hatte, bauten sie eine riesige Burg. Die Tochter eines reichen Adligen wurde für ihn als Braut ausgewählt. Die Prinzessin wartete vor den Toren des Palastes. Aber als der Trommler nicht zurückkam, wurde ihr klar, was passiert war. Sie suchte ihn und hörte bald von seiner Hochzeit. Sie mischte sich hinter die Menge der Diener, die in der Villa kamen, und sie verließen und entdeckte bald die zukünftige Braut. Oh, Entschuldigung, Madame. Meine, zeig mir den Ring. Er ist schön. Ich habe noch nie etwas Schöneres in meinem Leben gesehen. Ja, danke schön. Willst du ihn mir nicht verkaufen? Oh nein. Ich zahle dir, was du willst. Aber ich muss ihn haben. Ich werde ihn zu meiner Hochzeit tragen. Gut, du kannst ihn haben. Aber dafür musst du mir erlauben, deinen Verlobten für ein paar Minuten allein zu treffen. Dann, wenn der erste Stern nachts herauskommt. Die Braut wollte den Ring so sehr, dass sie zustimmte. Aber nachts mischte sie ein Schlafpulver in sein Wasser, so dass, als die Prinzessin ihn traf, der Trommler fest schlief und er ihr Klopfen nicht hörte. Öffne die Tür, mein geliebter Trommler. Erinnerst du dich nicht? Ein Blick auf meinen magischen Ring und du wirst dich erinnern, dass der Glasberg, die Hexe und alles. Bitte, mach einfach die Tür auf. Die Prinzessin weinte und flehte die ganze Nacht, aber der Trommler schlief weiter. Am nächsten Tag kam sie zurück in das Anwesen. Oh, Entschuldigung, Madame. Mein, zeig mir diese Halskette. Sie ist wunderschön. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Schöneres gesehen. Ja, danke dir. Willst du ihn mir nicht verkaufen? Oh nein. Ich zahle dir, was du willst. Aber ich muss sie haben. Ich werde sie zu meiner Hochzeit tragen. Gut, du kannst sie haben. Aber dafür musst du mir erlauben, deinen Verlobten für ein paar Minuten allein zu treffen, genau wenn der erste Stern nachts herauskommt. Die Braut wollte die Kette so sehr, dass sie zustimmte. Aber nachts mischte sie ein Schlafpulver in sein Wasser, damit er schlafen konnte, wenn die Prinzessin an seine Tür klopfte. Diesmal hatten die Eltern des Trommlers, die in der vergangenen Nacht die Schreie der Prinzessin gehört hatten, ihm alles darüber erzählt. Der Trommler erkannte, dass er nur dann hätte schlafen können, wenn etwas in sein Wasser getan worden war. Also trank er nichts und wartete auf die Prinzessin. Bald hörte er ein Klopfen. Öffne die Tür, mein geliebter Trommler. Erinnerst du dich nicht? Ein Blick auf meinen magischen Ring und du wirst dich erinnern. Das Glasberg, die Hexe und alles. Bitte, mach einfach die Tür auf. Der Trommler öffnete die Tür. Die Prinzessin zeigte ihm den magischen Ring. Er erinnerte sich an alles. Meine geliebte Prinzessin, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wie konnte ich dich vergessen? Komm mit mir. Der Trommler brachte die Prinzessin zu seinen Eltern und erzählte ihnen alles. Mutter, Vater, sie ist meine Geliebte. Ich kann sonst niemanden heiraten. Gut, dann eben gut. Denn ich kann nicht nur einen Trommler heiraten, aber ich werde den Ring und die Halskette nicht zurückgeben. Du kannst sie für immer behalten. Ich habe meinen wahren Schatz gefunden. Also wurden der Trommler und die Prinzessin mit einem großen Fest verheiratet und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.